Erst ein Mann namens Lazarus aus Bethanien, dem Ort, wo Maria und ihre Schwester Martha lebten, war krank. Zweiter diese Maria war es, die später den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete, ihr Bruder Lazarus war krank. Dritter deshalb schickten die Schwestern eine Nachricht zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du liebst, ist krank. Vierter als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie dient der Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch geehrt wird. Fünfter Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Sechster als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich gerade aufhielt. Siebter danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Jude gehen. Achter die Jünger fragten ihn, Rabbi, gerade erst wollten die Juden dich steinigen, und du willst schon wieder dorthin gehen. Neunter Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag geht, stolpert er nicht, weil er das Licht dieser Welt sieht. Zehnter wenn aber jemand in der Nacht geht, stolpert er, weil kein Licht da ist. Elfter nach diesen Worten sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe, um ihn aufzuwecken. Zwölfter da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er wieder gesund werden. Dreizehnter Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen, während sie dachten, er rede vom normalen Schlaf. Vierzehnter daraufhin sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Fünfzehnter, und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben könnt. Aber lasst uns jetzt zu ihm gehen. Sechzehnter da sagte Thomas, der auch Didymus genannt wurde, zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns auch gehen, damit wir mit ihm sterben. Siebzehnter als Jesus ankam, war Lazarus bereits seit 4 Tagen im Grab. Achtzehnter Bethanien lag nahe bei Jerusalem, etwa 3 Kilometer entfernt. Neunzehnter viele Juden waren zu Martha und Maria nach Hause gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Zwanzigster als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause sitzen. 21. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. 22. Doch ich weiß auch jetzt, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. 23. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. 24. Martha antwortete ihm, ich weiß, dass er bei der Auferstehung am letzten Tag auferstehen wird. 25. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 26. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? 27. Sie antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. 28. Nachdem sie das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Sie sagte ihr heimlich, der Meister ist hier und ruft dich. 29. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. 30. Jesus war noch nicht in den Ort gekommen, sondern er war noch an der Stelle, wo Martha ihm begegnet war. 31. Die Juden, die bei Maria zu Hause waren und sie trösteten, folgten ihr, als sie sahen, dass Maria so schnell aufstand und wegging. Sie dachten, sie ginge zum Grab, um dort zu weinen. 32. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. 33. Als Jesus sie und die mit ihr gekommenen Juden weinen sah, war er innerlich sehr bewegt und traurig. 34. Und er fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh selbst, 35. Jesus weinte. 36. Da sagten die Juden, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. 37. Einige von ihnen sagten aber, konnte dieser Mann, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht auch verhindern, dass dieser hier stirbt? 38. Wieder sehr bewegt ging Jesus zum Grab. Es war eine Höhle, und ein Stein lag davor. 39. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, sagte zu ihm, Herr, er riecht schon, denn es sind bereits 4 Tage vergangen. 40. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? 41. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber ich sage das wegen der Menschen, die hier stehen, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. 43. Als er das gesagt hatte, rief er laut, Lazarus, komm heraus. 44. Der Verstorbene kam heraus. Seine Füße und Hände waren mit Tüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch bedeckt. Jesus sagte zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. 45. Viele Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. 46. Einige von ihnen aber gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was Jesus getan hatte. 47. Daraufhin riefen die Hohenpriester und Pharisäer den Hohen Rat zusammen und fragten, was sollen wir tun, da dieser Mensch so viele Wunder tut? 48. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns unser Land und unser Volk wegnehmen. 49. Einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sagte zu ihnen, ihr versteht nichts. 50. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. 51. Das sagte er aber nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, sagte er voraus, dass Jesus für das Volk sterben sollte, 52. und nicht nur für das Volk, sondern auch, damit er die verstreuten Kinder Gottes zusammenführt. 53. Von diesem Tag an beschlossen sie, Jesus zu töten. 54. Danach zeigte sich Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in eine Gegend nahe der Wüste zurück, in eine Stadt namens Ephraim, wo er mit seinen Jüngern blieb. 55. Das Passafest der Juden stand kurz bevor, und viele Menschen aus der Umgebung zogen vor dem Fest nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. 56. Sie suchten Jesus und fragten einander im Tempel, was meint ihr? Wird er wohl nicht zum Fest kommen? 57. Die Hohenpriester und Pharisäer hatten aber angeordnet, dass jeder, der wusste, wo Jesus war, dies melden sollte, damit sie ihn festnehmen konnten.